Das Ziel der Parteiführung ist klar. Nach den Kontroversen im Vorfeld und drei prominenten Parteiaustritten gilt es, das vom Vorstand vorgelegte Wahlprogramm ohne Selbstzerfleischung zu verabschieden. Der Parteitag in der Berliner Max-Schmeling-Halle solle weder Boxkampf noch Strömungsfestival werden, hatte sich der noch Parteivorsitzende Lothar Bisky gewünscht. Sein Vorstandskollege Lafontaine bemühte zu Beginn seiner Eröffnungsrede dann ein altes Sozialistenlied, um die innerparteiliche Gemeinsamkeit einzufordern. In den nächsten Monaten muss es heißen, wenn wir fighten, Seite an Seite, dann wird das auch gelingen. Bisher gibt es keine Indizien dafür, dass es der Parteitagsregie nicht gelingt, die vor allem im Osten verbreitete Kritik an unrealistischen Forderungen wie 10 Euro Mindestlohn oder 500 Euro Hartz IV zu domestizieren. Ebenso wie Vorstellungen des linken Flügels, denen das vorgelegte Wahlprogramm nicht radikal genug ist. Dabei hatte Lafontaine bereits zum Generalangriff auf den Kapitalismus als solchen aufgerufen und nicht zum ersten Mal die repräsentative Demokratie in Frage gestellt. Die Analyse, die ich hier vorgetragen habe, zeigt, dass die repräsentative Demokratie bei fallenden Löhnen, Renten und sozialen Leistungen die Interessen der Mehrheit nicht mehr durchsetzt. Daher müssen wir strukturelle Antworten geben. Nein, wir wollen das ändern. Dazu brauchen wir auch Instrumente. Und dazu gehört auch der politische Streit, liebe Genossinnen und Genossen. In die gleiche Kerbe hieb Sarah Wagenknecht, die sich ebenfalls französische Verhältnisse wünschte und unter großem Beifall radikale Kapitalismuskritik einforderte. Ich frage mich auch, weshalb einigen Genossinnen und Genossen grundlegende Kapitalismuskritik nicht schmeckt. Die Konzepte für die nächste und ungleich brutalere Agenda 2020, sie liegen längst in den Schubladen, sie warten nur darauf, dass der Wahltag vorbeigeht. Und wenn wir diese Konzepte und deren Realisierung wirklich verhindern wollen, ich bin gleich fertig, dann braucht es eine deutlich gestärkte Linke im nächsten Bundestag und dann braucht es viel mehr Gegenwehr und viel mehr französische Verhältnisse außerhalb der Parlamente. Und lasst uns doch dafür gemeinsam kämpfen. Während Sarah Wagenknecht allerdings Koalition mit Steinmeier und Müntefering ausschloss, wollte sich Lafontaine jedenfalls vom Prinzip her der SPD nicht verweigern. Wir verweigern uns nicht einer Regierungszusammenarbeit. Wir verweigern uns nicht der Zusammenarbeit einer linken Mehrheit im Deutschen Bundestag. Es ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die den törichten Beschluss gefasst hat, nicht mit uns zusammenzuarbeiten und damit ihr eigenes Programm in den Mülleimer geworfen hat. Was Lafontaine in seiner mehr als einstündigen Rede, bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik den Schwerpunkt bildeten, vermied, war eine Aussage zur Prozentzahl, die Linke am 27. September anstrebt.